الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ich grüße alle Brüder und Schwestern, die heute in dem Unterricht sind. Und inshallah ta'ala, wir werden heute unser Thema fortsetzen, das Thema Pläne und die Listen des Satans, wie er uns und wie er die Menschen in die Irre bringt. Wir haben in vorherigen Wochen darüber gesprochen, wie der Shaitan viele Türen nutzt, damit er uns in die Irre bringt. Und wir haben das gesagt, welche Haupttüren der Shaitan besitzt, wie er zu den Menschen ankommt. Sein Ziel ist, sein bestes Ziel und sein höchstes Ziel ist, dass du Kafir wirst, dass du ungläubig wirst, dass du deinen Glauben, deine Religion verlässt. Das ist sein bestes Ziel. Deswegen fängt er mit dir gleich damit an, was willst du mit dem Islam machen? Willst du gläubig werden? Was ist Glaube? Und er beginnt, dich vom Islam und von deiner Religion weg fernzuhalten. Deswegen sagt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hadith bei Nasa'i: Inna ash-shaytana qa'ada li ibni Adam ala atruqih, fa'atahu min tariq al-Islam, faqala lahu atuslim, wa tadaru dinaka wa din aba'ik, fa'asahu fa'aslam, fa'atahu min tariq al-Hijrah. فقال له أتهاجر وتذر بيتك ومالك وأرضك وسماءك فعصاه فهاجر وأتاه من طريق الجهاد فقال له أتهاجر أتجاهد فتقتل ويقسم مالك ويفرق مالك فعصاه فجاهد فمن مات كتب الله له الجنة فمن عصاه فمات كتب الله له الجنة. محمد صلى الله عليه وسلم sagt uns, der Shaitan kommt uns in allen Wegen und er versucht uns immer in die Irre zu bringen. Als erstens und als Hauptziel ist, dass du vom Islam weggehst, dass du den Islam verlässt. Deswegen sagt Muhammad صلى الله عليه وسلم, dann kommt er von dem Weg des Islams. Er sagt dir, wirst du Muslim werden und du lässt deine Religion und die Religion deiner Eltern, aber der Sohn Adams hat ihm nicht gehorcht und er ist Muslim geworden. Und dann kommt er vom Weg von Hijra, von der Auswanderung. Er sagt ihm, du willst auswandern und du lässt dein Geld und deine Erde und dein Himmel, wo du bist, also deine Nation, und dann hat er ihm nicht gehorcht. Und dann ist er weiter ausgewandert. Und so kommt er auch in allen Türen. In Tür von Dschihad, in Tür von Sadaqa, in jede Tür kommt dieser Shaitan, damit er dich in die Irre bringt. Sein Hauptziel, Al-Kufr, dass du kein richtiger Muslim bist. Und ich habe das selber erfahren. Wallahi, es kam ein junger Mann, möge Allah ihn befestigen. Er kam zu mir. Er hat mir gesagt, er bekommt so viel Flüstern vom Shaitan. Und er ist wie krank geworden dadurch. Er zweifelt an seine Waschung. Er zweifelt an sein Gebet. Er sagt, habe ich nicht richtig gemacht. Und er wiederholt das 100 Mal. 10 Mal, 20 Mal, immer wiederholt er. Und er hat das Flüstern in seinem Kopf. Und auf einmal, er hört sich diese Grad vom Flüstern. Immer wird es schlimmer. Ich sage ihm, Bruder, du darfst nicht allein sein. Du darfst nicht dich von der muslimischen Umgebung ausgrenzen. Weil da hat dich der Shaitan ganz leicht im Griff. Und dann hat er nicht zugehört. Und dann kommt das immer. Habe ich ihn nochmal nach ihm gefragt. Er sagt mir, es ist schlimmer geworden. Jetzt höre ich sogar Stimmen. Jetzt bilde ich mir Sachen ein. Dann sage ich ihm, sag, a'udhu billahi minash shaitan rajim. Wallahi, das ist von Shaitan. Wallahi, das ist von Shaitan. Du musst zur Moschee kommen, du musst zu uns kommen. Mit der Zeit, zuletzt hat er mir gesagt, ich bekomme in mir drin, so eine Stimme bei mir drin, die sagt, Jesus ist Sohn Gottes. Ein Muslim sagt mir das. Jesus ist Sohn Gottes. Verlasse den Islam. Er sagt mir, ich bekomme das immer. Ich sage, a'udhu billahi minash shaitan rajim. Dann kommt das wieder. In jedem Ort und in jeder Zeit. Und so geht der Shaitan mit dir Stufe für Stufe. Und wir haben diese Stufen schon bearbeitet. Ashirk, dass du ein Beigeseller wirst, dass du ein Kafir, ein Ungläubig wirst. Zweitens, wenn er das nicht schafft, du bist ein bisschen von dieser Seite stark, Shukran, dann kommt er und er bringt dich, wal'iyadu billah, zum Unzucht, zu schlechten Sachen, zu großen Sünden, wie wal'iyadu billah, entweder, dass du Alkohol trinkst, dass du mit Frauen schläfst, dass du vieles Mögliches machst, die ganz schlimm sind, Zinsen nimmst und bei allen, er macht dir das schön und er schmückt dir das, damit du immer gezogen wirst. Ja? Und dann, wenn er das nicht schafft, dann kommt er von den kleinen Sünden. Und heute sprechen wir ein bisschen über die Sünden. Kleine Sünden. Gibt es überhaupt kleine Sünden und große Sünden? Wir haben gesagt, dass die Gelehrten des Islams Meinungsunterschiede haben. Manche sagen, es gibt keine kleine Sünde und keine große Sünde. Weil reicht das, wenn du eine Sünde gegenüber Allah Ta'ala machst, es reicht das als Missachtung gegenüber deinem Schöpfer, dass du sündigst. Deswegen Sünde heißt Sünde. Die anderen sagen, nein, es gibt große Sünden und es gibt kleine Sünden. Und die Beweise sind im Koran. Allah Ta'ala sagt, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ. Allah Ta'ala beschreibt seine besten Diener. Und er sagt, das sind diejenigen, die sich von den großen Sünden und von Unheil entfernen, außer Al-Lamam, kleine Sünden, heißt das bei den Gelehrten. Al-Lamam, das, was in deinem Herz kommt, von schlimmen Sachen, schlechte Absichten. Du hast vor, etwas Schlechtes zu tun, eine Sünde. Oder, dass du denkst, ein bisschen schlecht denkst. Oder kleine Sünden. Deswegen hat der Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, hat die Sünden schon geteilt. Es gibt große Sünden und es gibt kleine Sünden. Aber es heißt nicht, wenn wir hören, kleine Sünden, dass wir das so niedrig stellen und runterschätzen. Weil die Sünden alle zusammenkommen und sie bilden zusammen, was? Eine große Sünde. So sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, إن الذنوب تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا. Die Sünden werden vor den Herzen hintereinander vorgestellt. Oder du siehst die. Die Sünden sind in deinem Leben rum, um dich sind viele Sünden. Und da jedes Herz, der eine Sünde einnimmt, Allah subhanahu wa ta'ala macht in seinem Herz einen schwarzen Punkt. Und wenn er das nicht bereut, dann kommt die zweite Sünde, schwarze Punkt. Und wenn er nicht bereut, dann bleiben immer schwarze Punkte, bis sein Herz verschlossen wird. Bis das Licht Allahs sein Herz nicht mehr erreicht. Und deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und der Mensch, der in solchem Zustand ist, er wird ein Niveau erreichen, dass er nicht mehr weiß, was gut ist und was schlecht ist. Alles ist für ihn egal, wal'iyadu billah. Also die kleinen Sünden dürfen wir nicht runterschätzen. Auch das, was du sagst, auch was deine Zunge ausspricht. Viele Leute nehmen das nicht so ernst. Und die Zunge, die Sache, die am meisten die Menschen in die Hölle bringt, was ist die? Die Zunge. Die Zunge. Einmal war Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, bei dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, er sagte ihm, ja Rasulallah, awa nuhasabu bima naqul, werden wir zur Rechenschaft gezogen, werden wir danach zur Rechenschaft gezogen, was wir mit unseren Mündern und mit unseren Zungen sagen und aussprechen? Dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Und nur die Zunge, und nur was von der Zunge kommt, das, was den Menschen in die Hölle bringt, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. In einem anderen Hadith sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَلَفَّظُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا فَتَهْوِي بِهِ فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا. Man spricht ein einziges Wort, was Allah Ta'ala zornig macht, ohne dass man darüber ein bisschen nachdenkt. Und dann durch diesen Wort geht er, wal'iyadu billah, 70 Jahre tief in die Hölle. Durch ein einziges Wort. Und so hat uns Allah Ta'ala in mehreren Geschichten im Koran erwähnt und erzählt über Leute, die kleine Sachen gemacht haben. Für sie sind das klein, für Allah subhanahu wa ta'ala ist das groß. Eine Geschichte finden wir in Surat Tauba. Als Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Gefährten zu einem Schlacht gerufen hat. Und das war die erste Schlacht gegen den Römern. Die heißt Schlacht von Tabuk. Er hat sie angefeuert, dass sie zum Schlacht gehen. Und er hat sie ermutigt und motiviert, dass die Muslime nach Tabuk gehen, 500 Kilometer entfernt von Medina. Weit. Und das war die erste Schlacht gegen eine gewaltige Armee. Das ist die Armee von den Römern. Und was für eine Armee. Also, da sind viele tausende Muslime mit in die Schlacht gegangen. Auf der Strecke gab es eine Sache, die uns hier in diesem Zusammenhang sehr interessiert. Und zwar war eine Gruppe von den Muslimen, aber die waren Munafiqin. Muslime nur von außen, Heuchler, Frevler. Sie waren zusammen und ein paar Muslimin sind mit ihnen. Und weil die Strecke so lang war, es war heiß, die Sonne und auch auf der Strecke ist ihnen ein bisschen langweilig. Was machen sie? Sie sagen, verbringen wir ein bisschen unsere Zeit, so lachen wir ein bisschen. Wie es heutzutage jetzt gemacht wird. Komm, lass uns bitte Witze erzählen. Ja? Pass auf bei den Witzen. Ja? Lass uns mal ein paar Witzen erzählen. Da beginnen sie ein bisschen zu lachen. Allah subhanahu wa ta'ala aber hört alles, was sie sagen. Einer von ihnen, oder sie sagten, ach, يحسبون أن جلاد بني الأصفر أو قتال بني الأصفر كقتال العرب والله إنا بهم غدا لمقرنين في الحبال والسلاسل. Sie erzählen über Muhammad sallallahu alaihi wasallam und über seinen Gefährten. Sie sagen über sie, ha, sie lachen aus und sie sagen, denken Sie, dass der Kampf gegen den Blonden wie der Kampf gegen die Arab, gegen den Araber. Wartet mal ab. Morgen werdet ihr Mohammed sehen, wie er gefesselt wird und wie er als Gefangener genommen wird. Der andere sagt, wartet mal ab. Morgen werdet ihr sehen, wie seine Freunde, die ihm jetzt folgen und die ihn lieben, sie werden alle mit Ketten, wie die Tieren, so gezogen zum Gefängnis. MashaAllah. Das war's. Ein paar Sätze über Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allahs, und über seinen Gefährten. Da kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er ruft einen Gefährten, er sagt ihm, ja Ammar, komm her, geh zu diesen Leuten dort und sag ihnen, der Gesandte Allahs hat euch gesagt, er hat euch im tiefsten Feuerhölle gesehen. Was habt ihr da gesagt? Wenn sie sagen, wir haben nichts gesagt, dann sag ihnen doch, ihr habt das und das und das und das gesagt. Erzähl alles. Offenbarung. Da gibt's keine. Da kam Ammar ibn Yasir radwanullahi alayh zu ihnen. Er sagt ihnen, ich bin von dem Gesandten Allahs zu euch geschickt. Er sagt euch, er hat euch in der Hölle gesehen. Was habt ihr da gesagt? Da haben sie gesagt, gar nichts. Wir haben nichts gesagt. Dann hat er ihnen gesagt, doch, er hat das und das und das und das gesagt. Da haben sie Angst gekriegt. Sie sagen, oh, das kann nur eine Offenbarung von Gott sein. Dieses Wissen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam war gar nicht mit uns. Wie soll er sowas wissen? Dann haben sie Angst gekriegt. Sie gehen rennend zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Gruppe und sie sagen, ja Rasulallah, wir entschuldigen uns. Es war nur Spaß. Wir hatten eine Langeweile gehabt und wir wollten nur ein bisschen Spaß machen. Es war nur Spaß und es war nicht ernst gemeint und wir haben nur gelacht. Bitte entschuldige uns. Muhammad sallallahu alaihi wasallam konnte nichts dazu sagen. Da kam die Offenbarung vom siebten Himmel über diese Leute, wo Allah ta'ala sagt, يحذر المنافقون أن تنزل عليهم آية تنبئهم بما في صدورهم. Allah ta'ala sagt, die Heuchler und die Frevler haben Angst, dass Allah eine Aya herabsendet, die erzählt, was sie in ihren Herzen verbergen. Und dann kamen die Ayaten. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. Und wenn du sie fragst, dann werden sie sagen, wir haben nur gelacht. Und wir haben das nicht ernst gemeint. Und das war nur Spaß. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Sag ihnen, habt ihr etwa Allah und sein Gesandter und seine Zeichen als Spielmittel genommen, dass ihr darüber lacht, dass ihr darüber spottet? لا تعتذروا. Entschuldigt euch nicht. قد كفرتم بعد إيمانكم. Ihr seid ungläubig geworden, nachdem ihr gläubig wart. Subhanallah. Sie sind ungläubig geworden. Durch diesen Satz, ihr seid ungläubig geworden, nachdem ihr gläubig wart. إن يعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Wenn wir manche von euch verzeihen und vergeben, dann werden wir die anderen schmerzhaft bestrafen, weil sie Übeltäter waren. Die Gelehrten des Islams sagen, die Menschen, die hier in dieser Ayah erwähnt wurden, dem Allah das vergeben hat, das war nur ein Mann. Aber er hat ihn so genannt, manche von euch. Nur ein Mann. Ein Muslim, der mit ihnen gesessen hat, er hat es gehört. Aber er hat nichts dazu gesagt. Er war still. Allah Ta'ala vergibt ihm, wenn er um Vergebung bittet. Aber die anderen kriegen wal'iyadu billah ihre Strafe. Eine Frage. Was haben diese Leute gemacht, dass sie so eine Warnung von Allah Ta'ala bekommen? Was haben diese Leute getan? Sie haben die Fundamente des Islams verletzt. Erstes Fundament, das ist die Persönlichkeit unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ist unberührbar. Keiner darf etwas über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, wo er ihn niedrig stellt oder wo er ihn, wal'iyadu billah, missachtet. Stellt euch mal vor, auch in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Allah hat Ayaten herabgesandt, dass sie ihre Stimmen sinken müssen, wenn sie mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam sprechen. Als die Ayaten herabgesandt wurden, man sagt, Abu Bakr und Umar, man hat sie nicht mehr gehört, wenn sie mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam sprechen. Man hat sie nicht mehr gehört, weil sie Angst haben. Und diese Ayaten sind herabgesandt, als ein paar Araber aus der Wüste zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamen. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam war zu Hause. Und sie rufen, ja Muhammad, ja Muhammad. Sie rufen ihn mit Namen. Ah, Muhammad, komm raus, komm raus. Und jeder ruft alleine, nicht ein einziger. Allah Ta'ala sagt, wenn sie nur einen einzigen gemacht, der mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht, wäre was anderes. Aber alle sprechen und unhöflich und mit seinem Namen. Ja, Muhammad. Nein. Und da kam dieser Verbot. Alle Gefährten haben Angst gekriegt. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Wir dürfen nicht Witze machen, und zwar über unsere Religion oder über die Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, über die Ayaten, über Koran, über die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Heutzutage kommen sogenannte Muslime. Sie nennen sich Muslime und sie haben von dem Islam gar nichts. Wie einer, der sich auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam lustig macht. Oder wie einer, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam missachtet. Oder wie einer, der über Muhammad sallallahu alaihi wasallam schlechte Sachen sagt. Und ich würde euch mal wundern, wenn ich euch sage, wer hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam missachtet von den sogenannten Muslimen. Danke. Wenn ich euch sage, eine Sängerin wäre akzeptabel, nicht fernzuhalten, richtig? Wenn ich euch sage, ein Philosoph von den Muslimen wäre auch nicht fernzuhalten. Wenn ich euch sage, das ist ein blöder Alkoholiker, der über Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, wäre auch ja vorstellbar. Aber wenn ich euch sage, dass ein Imam von den Muslimen, Imam und Großgelehrte von Muslimen, sich über Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder er hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinem Buch missachtet und verachtet. Imam, ich sage das ganz deutlich, Khomeini, von den Schiiten. Ja. Was hat er gesagt? Das Buch ist unter uns. Alhamdulillah, wird ausgedruckt überall, in der ganzen Welt. Al-Khilaf al-Islamiyya heißt das Buch. Er hat gesagt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das nicht geschafft. Und er konnte nicht Er hat es versucht, aber er konnte nicht. Er hat es nicht geschafft, dass er die Gefährten, seine Gefährten gut erzieht. Er konnte sie nicht gut erziehen, seine Gefährten. Und dann sagt er, er hat einen großen Fehler gemacht. Als er gestorben ist, ohne ein Testament zu lassen, wer nach ihm die Führung der Muslime nimmt. Einen großen Fehler hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht, als er gestorben ist und nicht ein Testament geschrieben hat, wer Khilafa nimmt. Und nicht nur. Und er sagt, unter uns Imame, es gibt unter uns Imame, die eine Stufe erreicht haben, was kein Gesandter und kein Engel erreicht hat. Allahu Akbar. Der hat hier alle Propheten verachtet. Das sind Imams, sogenannten. Deswegen Imam al-Albani, rahmatullahi alayhi, had al-Sunni. Er hat ihn direkt als Kafir gezeichnet. So, geschrieben und gestempelt. Und das Zeugnis liegt überall. Kafir, ungläubig. Egal wie du bist, auch wenn ganze Iran dir folgt. Ha? Du bist ungläubig. Weil Allah Ta'ala sie als ungläubig genannt haben, das sind diejenigen, die nur gelacht haben. Ihr seid ungläubig geworden, nachdem ihr gläubig wart. Wie mag es sein, wenn jemand Muhammad sallallahu alaihi wasallam so missachtet und so niedrig stellt? Wal'iyadu billah. Aber es gibt auch unter den Muslimen, die Allah subhanahu wa ta'ala widersprechen, die Sachen im Fernseher und live gegen Allah subhanahu wa ta'ala sagen. Wie ein Mann, auch ein sogenannter Muslim, der Islam ist 1000 Kilometer von ihm entfernt. Er sagt, dass diese Strafe mit Hand abhaken, in Islam für den Dieb. Naja, meiner Meinung nach, ich finde das so unmenschlich. Ich finde das unmenschlich. Das ist doch keine Barmherzigkeit. Nee, das nehme ich nicht an. Allahu Akbar. Hast du vergessen, du Feind Gottes, wenn du in deinem Hand Krebs hast und du gehst zum Krankenhaus, und sie sagen dir, willst du weiterleben? Du sagst ja. Dann sagen sie dir, wir müssen dir den Hand abschneiden. Was machst du da? Bitte, mach das. Ich möchte noch weiterleben. Eine Hand zu verlieren, aber dafür habe ich den Krebs weg. Warum sagst du nicht über die Ärzte, sie sind unmenschlich? Warum sagst du nicht über die Ärzte, dass sie schlimme Leute, die keine Barmherzigkeit im Herzen besitzen? Weil sie das Gute für dich wollen. Auch Allah will mit seinen Gesetzen für uns nur das Gute für die muslimische Gesellschaft. Außerdem, nicht jeder, der geklaut hat, bekommt diese Strafe. Es gibt eine Stufe von dem Wert des Geldes, was er geklaut hat. Ansonsten gibt es andere Strafe, wie Peitschen und. Aber abhaken oder abschneiden, das ist erst ab einem bestimmten Wert. Und dazu, man muss auch die allgemeine Lage von dieser Gesellschaft auch betrachten. Wenn sie in Armut leben, kein Geld haben, keine Ernährung, da kannst du nicht dieses Gesetz verwirklichen, weil man will sich retten. Ja, da gibt es eine andere Sache. Und er sagt über Allah, dass er Sachen gegeben hat, die unmenschlich sind. Allahu Akbar. Er sagt, ich bin Muslim. Ich sage, la ilaha illallah. Ich sage, Muhammad Rasulullah. Aber der Islam sagt ihm, du hast gar nichts mit dem Islam zu tun. Weil du Allah subhanahu wa ta'ala widersprichst. Und weil du seine Gebote und seine Gesetze ablehnst. Ja? Und deswegen müssen wir aufpassen. Es gibt auch andere Muslime. Guckt mal, deswegen sage ich euch hierzu, warum wir heute über die kleinen Sünden sprechen. Klein sind in unseren Augen, unsere Vorstellung. Aber bei Allah können sie ganz gewaltig und groß sein. Deswegen schätze niemals eine Sünde klein, auch wenn du das als klein siehst. Ja, es gibt andere Muslime, der Shaitan kommt auch von einer anderen Tür. Sie beginnen zu lachen, sie haben gute Stimmung und schöne Stimmung. Und dann beginnt er einen Witz zu erzählen. Er sagt ihm, einmal kurz vor dem Sterben und da kam der Engel vom Tod und er beginnt über den Engel zu sprechen. Und dann beginnt er über die Engel von der Hölle und die Engel von dem Paradies. Und dann macht er Witze darüber. Und sie lachen und auch die um ihn sind, oh, schön, war eine andere. Und dann erzählt er auch im Grab, was das passiert, im Witzen. Wir sagen euch, Vorsicht. Vorsicht, nimmt die Religion Allahs nicht als Spielmittel. Und als zum Lachen. Nein, niemals. Deswegen der Shaitan kommt zu uns in verschiedenen Wegen. Dass er uns die Sache als klein macht, damit wir das gleich machen. Es gibt eine andere Sache. Ein Mann kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith, sahih. Er sagt ihm, ja Rasulallah, ich habe was Schlimmes gemacht. Ich habe eine Frau, die für mich verboten ist, eine fremde Frau. Ich habe mit ihr alles gemacht, was ein Mann mit seiner Ehefrau macht. Außer Geschlechtsverkehr. Außer Geschlechtsverkehr. Es war nicht. Aber alles andere, küssen und berühren und so, ich habe mit ihr alles gemacht. Wird mir Allah vergeben? Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sein Gesicht so gedreht, zur anderen Seite. Und er ist mit seinen Gefährten gegangen. Und nachher, nach einiger Zeit, er hat diesen Mann gerufen. Er sagt, wer hat danach gefragt? Dann sagt ich, ja Rasulallah. Dann sagt ihm, komm. Allah hat gerade eine Aya mir offenbart. Die Aya sagt, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ اللَّيْلِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Und verrichte das Gebet in den beiden Zeiten des Tages und auch in der Nacht. Die gute Taten tilgen die schlechte Taten. Dann sagt er ihm, ja Rasulallah, ist das für mich? Ist das extra für mich? Das heißt, wenn du die Gebete rechtzeitig verrichtest und du hast Sünden aus Schwäche gemacht, weil du schwach warst, weil du vergessen hast, weil du aus bestimmten Grund, verrichte deine Gebete rechtzeitig, alle 5 Gebete. Allah tilgt dir alle schlechten Sünden, die du machst. Er hat sich gefreut, er sagt, ja, Rasulallah, ist das extra und besonders für mich? Er sagt ihm, nein, für meine ganze Nation. Für meine ganze Nation. Allah ist barmherzig und allvergeben und allverzeihend. Aber du musst aufrichtig sein. Und du musst eine gute Absicht gegenüber Allah Ta'ala zeigen. Nicht, dass man sagt, ich mache die Sünde und ich bete dann Afar-Gebet und dann geht die Sünde weg. Diese Absicht kann Allah bei dir lesen. Diese Absicht kann Allah Ta'ala bei dir im Herzen sehen. Und deswegen, du wirst nach deiner Absicht zur Rechenschaft gezogen. Aber wenn man in der Sünde landet, aus Schwäche, aus Vergesslichkeit, oder Ähnliches, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt dir die Sünden durch diesen Gebet, was du da verrichtest. Aber derjenige, der sich von den Sünden nicht bereut, er geht in der Nichte. Er geht in der Zerstörung. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in dieser Aya gezeigt, dass es auch Sünden gibt, die für uns klein sind, die können uns auch zerstören. Und ich habe euch auch einmal über die Geschichte von Ummuna, von unserer Mutter Aisha radiallahu anha erzählt. Aisha, unsere Mutter, hatte eine starke Prüfung gehabt im Leben. Einmal war sie mit dem Gesandten Allahs und seinen Gefährten auf einer Reise. Und am Abend, kurz vor dem Abend, waren sie in einem Ort, um für die Ruhe, dass sie sich, dass sie ein bisschen Ruhe nehmen. Was ist dann passiert? Sie sagte uns, und das war, nachdem die Aya von Hijab offenbart wurde. Welcher Hijab? Dass die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam unsichtbar sind. Das heißt, sie müssen nicht gesehen werden. Wenn du mit ihnen sprechen willst, dann hinter einer Wand. Sie durften nicht. Also, sie wurde auf einem Kamel auf diesem Häuschen, die über dem Kamel getragen wird. Kennen wir diese Häuschen? Aisha erzählt uns, sie war noch jung. Und sie war noch dünn und leicht. Nicht wie in späteren Zeit. Sie ist dick geworden und auch dann schwer geworden. Sie war noch jung und dünn, ja, und schlank, also wie man das sagt. Aisha radiallahu anha wollte, erzählt sie uns, nachdem die Sache passiert ist. Sie erzählt uns, sie wollte rausgehen. Und das war ganz bestimmt, weil sie ihre Toilette machen möchte. Irgendwo, sie geht weg. In der Zeit, wo sie dort war, sie wollte zurückkommen und dann guckt sie, oh, sie nimmt so fest, sie findet nicht ihre Halskette. Halskette findet sie nicht. Also kehrt sie zurück, um zu gucken. In der Zeit, wo sie sucht, Muhammad s.a.w. hat den Gefährten gesagt, jetzt machen wir uns auf den Weg. Wir gehen weiter nach Medina. Da haben ein paar Gefährten das Häuschen getragen. Sie waren stark und so für sie ist es egal, ob sie drin ist oder gar nicht drin. Für sie ist alles leicht. Da haben sie das Häuschen getragen und gar nicht gemerkt, ob unsere Mutter Aisha da ist. Und sie haben das auf dem Kamel und dann sind sie weiter nach Medina gegangen. Was ist dann passiert? Sie sind in Medina angekommen. Ummuna Aisha kommt und sie findet die Karawane nicht. Sie sagt, ja, also was ist dann passiert? Sie haben nicht gesehen, dass ich nicht da bin im Häuschen. Also was macht sie? Sie legt sich dorthin. Sie sagt, bestimmt werden sie nach mir fragen. Und dann finden sie, dass ich nicht da bin. Dann kommen sie nochmal zurück. Was hat sie gemacht? Dann hat sie sich ein bisschen hingelegt. Ein Gefährte von Muhammad s.a.w. war in einem anderen Staat. Und er erzählt uns, er hatte von Weitem einen schwarzen wie Kleid und so gesehen. Das ist auch ein Beweis, dass sie schwarz sich angezogen hat. Aber er hat gesagt, ich gehe mal gucken, was da ist. Er sagt, als ich ankam, man erkennt ja Aisha vorher. Bevor dem Hijab, dieser Bedeckung war. Dann hat er Aisha radiallahu anha gesehen. Dann hat er sein Gesicht gedreht. Er sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah. In der Zeit hat sie ihr Gesicht zugedeckt und sie sagt, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Und sie hat ihm erzählt, was passiert ist. Dann ist er, sagt sie, wallahi, er hat mich nicht im Gesicht geguckt. Und er hat gar nicht sich gedreht zu mir. Er kam vor dem Reittier vorne, vor seinem Pferd. Er nimmt ihn von diesem Seil vorne und er lässt mich einsteigen in dem Pferd. Und er nimmt das, bis sie den Medina erreicht haben. Was ist dann passiert? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dieser Mann, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, war ein Heuchler, ein Frevler unter den Muslimen. Und er hat immer Zeiten genutzt, wo er den Islam angreift. Heute gibt es so viele Abdullah ibn Saluls, überall. So viele. Ja, damals waren eine, zwei, drei und sie sind versteckt. Versteckt, dass sie nicht zu erkennen sind. Jetzt sind wir versteckt und die Heuchler sind da. Und wenn ein Gläubiger sagt, Wallahi, ich glaube, taff, er wird als Heuchler jetzt behandelt. Wenn man sagt, Rabbi Allah, mein Herr ist Allah und meine Religion ist der Islam und mein Weg ist die Sunna, dann bist du Terrorist, dann musst du dich verstecken, wie Abdullah ibn Salul damals sich versteckt hat. So ist die Zeit, verkehrte Zeit. Und so hat Muhammad Sassim auch erzählt, dass diese Zeit wieder zurückkehren wird. Gehen wir in die Geschichte rein. Abdullah ibn Salul hat das gesehen, gleich hat er die Nachricht zu einem gegeben. Er sagt ihm, Aisha, sie war mit Safwan ibn al-Mu'attal. Das ist der Gefährte, der mit ihr war. Sie ist mit Safwan ibn al-Mu'attal gekommen, alleine. Stellt euch mal vor. Und sie waren in der Wüste zusammen. Da geht die Nachricht weiter. Und hier, passt auf, und besonders für die Frauen, und besonders für die Schwestern. Die Nachricht kam so. Jetzt bauen sich Flügel. Die Nachricht, und die fliegt überall. Ja, von einem Punkt wird ein Berg. Die Nachricht geht weiter und sagt, oh, Aisha wurde gesehen mit Safwan ibn al-Mu'attal in der Wüste. Und dann geht es weiter. Aisha wurde gesehen mit Safwan ibn al-Mu'attal in einem versteckten Ort, alleine. Und dann geht die Nachricht, und er hat sie angefasst. Und dann kommt die Nachricht, die letzte Nachricht war, Aisha ist fremd gegangen. Aisha ist fremd gegangen, radiallahu anha wa ardaha. Und so überall in den Medina. Es gab zwei Arten von den Muslimen. Zwei. Wir hoffen und wir wünschen, wenn es so eine Versuchung kommt, dass wir zu den Zweiten gehören. Die sind die Besten. Die Ersten, sie haben keine Bremse gehabt. Sie hören, sie erzählen weiter. Hören, erzählen weiter. Die Zweiten, sie hören, sie lassen das so, wie es ist und sie erzählen nicht weiter und sie geben kein Urteil und nichts. Und es sind ein paar von den Gefährten, und zwar von Großgefährten, die wal'iyadu billah über Aisha gesprochen haben. Keine Bremse gehabt. Sie waren Badriten. Sie waren in Badr gewesen, in der Schlacht von Badr. Also, die Nachricht wurde verbreitet. Auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gehört. Aisha radiallahu anha erzählt uns, wallahi, sein Verhalten ist schlecht geworden mit mir. Er redet mit mir nicht viel. Er wechselt und er ändert sein Verhalten mit mir. Und da habe ich gesagt, was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Sie weiß noch nicht, dass die Nachricht in Medina ist. Dann ist eine Frau, sie hat eine Frau besucht. Sie sagt ihr, weißt du, was es über dich erzählt wird? Das und das und das. Und dann hat sie verstanden, warum Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit ihr so umgeht. Dann hat sie ihm gesagt, lass mich zu meinen Eltern gehen. Lass mich zu meinen Eltern gehen. Sie geht zu ihren Eltern. Und sie bleibt dort. Und die Nachricht wird immer breiter, breiter. Fast 30 Tage sprechen die Muslime über die Ehre von Aisha radiallahu anha. Bis ein Tag erstmal bevor diese 30 Tage, wie hat Aisha diese 30 Tage verbracht? Schöne Zeit? Wallahi, das schlimmste Zeit ihres Lebens. Nur von Weinen. Ihre Mutter erzählt, Wallahi, sie weint die ganze Nacht. Bis morgen, bis sie keine Tränen mehr hat im Auge, in den Augen. Nur weinen, nur weinen. Und wenn jemand mit ihr redet, dann nur weinen, nur weinen. Da kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie einmal besucht. Und er hat neben ihr gesessen. Und dann ist sie zur anderen Seite gegangen. Und dann sagte er ihr, ja Aisha, sag mir bitte die Wahrheit. Wenn du das nicht gemacht hast, dann sag doch, dann bist du unschuldig. Und wenn du das gemacht hast, dann bete Allah um Vergebung und kehre zurück. Allah nimmt dich an. Was hat sie gemacht? Sie hat nur geweint, geweint. Und sie sagt zu ihrer Mutter, O meine Mutter, rede für mich. Sag ihm was für mich. Die Mutter sagt, Wallahi, ich habe nichts zu dem Gesandten Allah zu sagen. Dann sagt sie, O Vater, rede für mich. Abu Bakr sagt, Wallahi, ich habe nichts zu sagen gegenüber dem Gesandten Allahs. In dieser Zeit, es war Winter gewesen, erzählt sie uns, und kalt. In dieser Zeit passiert Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was ihm immer bei der Offenbarung immer passiert. Er schwitzt, er wird warm, er zittert, schwer, ganz, ganz schwer. Und so war die Lage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn er eine Offenbarung bekommt, es ist schwer für ihn. Und seine Hand, wenn seine Hand auf jemanden wäre, dann, ein Gefährte erzählt uns einmal, nur sein Kopf war auf seinen Schenkel. Er hat gesagt, Wallahi, meine Knochen wären fast gebrochen. Und ich hatte Schmerzen gehabt, nur von der Stärke und von der Schwere von dem Kopf des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie sagt, Wallahi, es war kalt. Und er war sehr, sehr heiß. Und er schwitzt vor uns. Da wussten wir, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Zeit, weil sie kennt ihn, das ist seine Frau, die Offenbarung bekommt. Er war die ganze Zeit in der Offenbarung. Und als es weg war, dann hat er Aisha geguckt. Und er hat sie angelächelt. Er lachte im Gesicht. Und er sagt ihr, Abshiri ya Aisha. Freu dich, O Aisha. Allah hat dich vom siebten Himmel als unschuldig genannt. Allah hat selber den Urteil gesprochen. Sie sagt, Wallahi, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, der Prophet Fasim wird einmal einen Traum sehen. Ich wusste, dass Allah mich als unschuldig macht. Aber niemals habe ich mir vorgestellt, dass ich diese kleine Person, dass Allah über mich spricht. Und er sendet 10 Ayaten, eine Seite, die ich jetzt lesen werde. 10 Ayaten über mich, das ist eine große Ehre. Sie sagt, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass er einen Traum sieht. Dass er mal eine Hadith sagt, ja, was wir in Bukhari finden oder in Sahih Muslim, aber Ayaten im Koran, dann zitiert Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lasst uns mal diese Ayaten mal lesen, auf Arabisch und dann auf Deutsch. Und danach werden wir mal ein paar Lehren ziehen und dann beenden wir, inshallah. Allah ta'ala sagt, إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Diejenigen, die ungeheuerliche Lüge vorgebracht haben, sind eine gewisse Schar von euch. Die sind bei Allah bekannt. Meint nicht, es sei schlecht für euch. Nein, vielmehr ist es gut für euch. Und wir wissen, warum das gut für uns ist. Weil wir jetzt bis heutzutage Lehre nehmen, dass wir aufpassen, wenn es über jemanden gesprochen wird, dass wir die Zunge halten und dass wir nichts darüber erzählen, auch für sie, dass sie eine Lehre ziehen. Deswegen sagt Allah, es sei meint nicht, es sei schlecht für euch. Nein, vielmehr ist es gut für euch. Jeder Mann von ihnen wird zuteilt, was er an Sünden erworben hat. Jetzt die Warnungen kommen. Und für diejenigen unter ihnen, der den Hauptanteil, das ist Abdullah ibn Salul, hört mal, was Allah über ihn gesagt hat. Und derjenige von ihnen, der den Hauptanteil daran auf sich genommen hat, wird es gewaltige Strafe geben. Und dann sagt Allah, لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Hätten doch, als ihr es hörtet, die gläubigen Männer und Frauen eine gute Meinung voneinander gehabt und gesagt, das ist eine ungeheuerliche Lüge. Er sagt, ein paar gläubige Männer und gläubige Frauen, sie waren stolz, weil sie betrieben waren, weil sie große Gefährten waren, sie meinten über sich gut. Und sie denken über sich gut, sie haben gute Meinung über sich. Aber sie sagten, sie hätten doch das gesagt. Was? Das ist eine deutlich ungeheuerliche Lüge. Das müssten sie normalerweise sagen. Allah Ta'ala sagt, لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Hätten sie doch darüber vier Zeugen beigebracht. Da sie aber die Zeugen nicht beigebracht haben, so sind diese bei Allah die Lügner. Und dann sagt Allah, ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Und ohne Allahs Huld gegen euch und seine Barmherzigkeit in diesseits und jenseits würde euch für das, worin ihr euch ausgiebig ausgelassen habt, gewaltige Strafe widerfahren. Nur Allahs Huld und Barmherzigkeit, dass sie nicht dadurch zur Hölle kommen. Und dann sagt Allah, إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Als ihr es mit euren Zungen aufgegriffen und mit euren Mündern das gesagt habt, wovon ihr kein Wissen hattet. Du hast gehört und du hast gesagt. Aber davon hast du kein Wissen gehabt. Dann sagt Allah, und es für euch eine leichte Sache gehalten hat. Ihr habt das als leichte Sache gehalten. Deswegen sage ich euch niemals klein sehen. Und es für euch eine leichte Sache gehalten habt, während es bei Allah eine ungeheuerliche Sache ist. Bei Allah ist das gewaltig groß. Und dann sagt Allah, ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Und hättet ihr doch, als ihr es hörtet, gesagt, es steht uns nicht zu, darüber zu sprechen. Preis sei Allah, das ist eine gewaltige Verleumdung. So müssten sie normalerweise sagen. Dann sagt Allah, يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Und Allah macht euch die Zeichen klar. Und Allah ermahnt euch niemals, niemals wieder dergleichen zu tun, wenn ihr gläubig seid. Und dann sagt Allah Ta'ala, إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. diejenigen, die es lieben, dass sich das Abscheuliche unter denjenigen, die Glauben verbreitet, die das gerne haben, dass das Abscheuliche unter den Gläubigen verbreitet wird, was ist mit ihnen? Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben, in diesseits und jenseits. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Und nochmal, und ohne die Huld Allahs gegen euch und seine Barmherzigkeit, und dass Allah nicht gnädig und barmherzig wäre. Und dann kommt, das ist von Shaitan, ha? Immer zeichnet uns etwas klein. Allah Ta'ala sagt dazu, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. O die ihr glaubt, folgt nicht den Fußstapfen des Satans, denn wer den Fußstapfen des Satans folgt, der gebietet das Schändliche und Verwerfliche. Und ohne die Huld Allahs gegen euch und seine Barmherzigkeit würde niemand von euch jemals lauter sein. Allah aber läutert, wenn er will. Und Allah ist allhörend und allwissend. Und hier haben wir eine kleine Geschichte. Abu Bakr, radiallahu anhu, hat sich immer für jemanden, er hat ihn versorgt mit seinem Geld. Und dieser jemanden hat über Aisha gesprochen. Was hat Abu Bakr gemacht? Er hat seine finanzielle Unterstützung gestoppt. Du hast über meine Tochter geredet, du kriegst kein Pfennig von mir. Eine Eier extra für Abu Bakr. وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Abu Bakr hat geweint, als er das gehört hat, und er sagt, ja Allah, doch, ich liebe es, dass du mir vergibst. Er sagt, Allah Ta'ala sagt, und es sollen diejenigen von euch, die Überfluss und Wohlstand besitzen, nicht schwören, sie würden den Verwandten, den Armen und denjenigen, die auf Allahs Weg ausgewandert sind, nichts mehr geben, sondern sie sollen verzeihen und nachsichtig sein. Liebt er es selbst nicht, dass Allah euch vergibt? Allah ist allvergebend und barmherzig. Dann hat er gesagt, doch, ich liebe es, vergib mir, ja Allah. Und dann hat er ihn weiter finanziell unterstützt. Und da kam hier eine deutliche Ayah über diejenigen, die diese Sünde gemacht haben. إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Gewiss, diejenigen, die den ehrbaren, unachtsamen, gläubigen Frauen Untreue vorwerfen, sind verflucht. In diesseits und jenseits. Für sie wird es gewaltige Strafe geben. Allahu Akbar. Dann sagt Allah, wann? Am Tag, da ihre Zungen und ihre Hände und ihre Füße gegen sie Zeugnis ablegen, werden über das, was sie zu tun pflegten. An jenem Tag wird Allah ihr wahres Gericht in vollem Maß zukommen lassen. Und sie werden erfahren, dass Allah die offenkundige Wahrheit ist. Und dann sagt Allah Ta'ala, hier, das ist, wie heißt das? Freispruch von dem Richter. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Schlechte Frauen gehören zu schlechten Männern und schlechte Männern gehören zu schlechten Frauen. Gute Frauen gehören zu guten Männern und gute Männer gehören zu guten Frauen. Freigesprochen sind diese von dem, was man über sie redet. Für sie wird es Vergebung und ehrenvolle Versorgung geben. Die Sitzung ist zu Ende gegangen. Gibt es kein, wie heißt das, ist TNF? Eine Revision. Gibt es keine Revision mehr. Oder Widerspruch. Das ist Endurteil von Allah subhanahu wa ta'ala. Da sehen wir, liebe Brüder und Schwestern. Ja, manchmal sitzt du mit deinen Freunden und dann sprichst ihr über jemanden und dann sagt, weißt du was? Ich habe ihn gesehen. Wallah, ich habe so und so und so und das und das. Und auf einmal redest du mit ihm und dann weiter und dann weiter und es wird alles geschrieben. Alles wird geschrieben. Und am Tag der Auferstehung bekommst du die harte, gewaltige Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Schätzt niemals die Sünden als klein. Die Zeit ist zu Ende, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.